weißt du nicht, was du kannst. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin da, auch für dich. Bist du wahr? Ich weiß es nicht. Wenn du bei mir bist, endlich bei mir bist, weißt du, was du vermisst? Das ist die Übermacht.